Wochenende teures Rot. Heute sehe ich gleich den Not. Hört ihr mich, es ist meine Zeit. Es ist Wochenende und ich bin bereit. Die Haare auf minimal gestutzt. Doch den Gardi erst noch draus. Und du bist der Beste. Treff dich mit den Kumpels und der feiert Beste. Endlich Wochenende, das wird gut. Heute sehe ich kein Leben los. Hört ihr mich, das ist meine Zeit. Endlich Wochenende und ich bin bereit. Arbeit vergessen, Scheiß auf die Schule und auf die da oben. Freiheit nur für ein paar Stunden, schöner Schein der Illusion.